Ich will doch kein Portal und Venture Capital. Manch einer hätte gern 19 Zoll Geräte. Mein kleiner Atari kann doch viel mehr als die. Er piept ganz wunderbar, schon seit ich noch klein war. Ich rufe nicht zurück, ich bin bereit.